Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Zum Abschluss des Quartals wieder mit der akustischen Vorschau auf die nächsten Krimiwochen. Doch zunächst eine böse kleine Geschichte in Mono aus der schwarzen Bibliothek des Westdeutschen Rundfunks. Sie wurde vor über 40 Jahren produziert, ist heute aber aktueller denn je. Die Segensreich-Methode von Stanley Allen. Bringen. Danke, Kate. Das wäre sehr nett von Ihnen. Ja, einen Tee könnte ich ganz gut haben. Haben Sie übrigens den Brief an Harkness und Buckles schon fertig? Ja, Mr. Treadwell. Ich kann Ihnen den Brief gleich zur Unterschrift bringen, wenn Sie es wünschen. Ich hatte Sie nur nicht wegen dieser einen Unterschrift belästigen wollen, sondern wollte Ihnen nachher die ganze Mappe... Schon gut, Kate. Das fiel mir nur gerade so ein. Ach, bei diesem Wetter eigentlich viel zu schade, um im Büro zu sitzen. Ich glaube, wir machen heute einfach mal etwas früher Schluss. Ich will sowieso noch was einkaufen. Darf ich Sie noch an das morgige Datum erinnern, Mr. Treadwell? Morgen ist doch... Danke, danke. Sie sind wirklich großartig, aber diesmal habe ich mir den Geburtstag meiner Frau selber notiert. Ich gehe eben, um den Tee zu holen. Mr. Treadwell, draußen ist ein Herr, der Sie sprechen möchte. Ein Mr. Bunce. Bunce? Nie gehört. Was will er denn? Er sagt, es sei eine persönliche Angelegenheit. Und dann will er sicher für irgendwas sammeln. Mitteltätigkeit ist immer eine persönliche Angelegenheit. Soll ich sagen, Sie hätten keine Zeit? Sagen Sie ihm, ich hätte keine Lust, denn die Sonne scheint. Wie sieht er denn aus? Gut. Was heißt gut? Oh, recht imposant. Rosiges Gesicht, einen Bart, eine dicke Hornbrille und ein sehr schicker Maßanzug. Vielleicht ein Schneider, der mir auch einen sehr schicken Maßanzug verkaufen will. Na schön, soll reinkommen. Aber sagen Sie bitte, ich hätte nur wenig Zeit, müsste bald weg, Konferenz oder sowas. Lassen Sie sich was einfallen, Kate. In 2 Minuten muss er wieder draußen sein. Mein Name ist Bunce. Bitte sehr. Danke. Und ich vertrete die Gesellschaft für Gerontologie. Für was? Für Gerontologie. Ich bin hier, um Ihnen bei der Lösung Ihres Problems zu helfen, Mr. Treadwell. Da Sie mir völlig fremd sind, mein Lieber, und da ich noch niemals von dem Verein gehört habe, den zu vertreten Sie vorgeben, und da ich überdies kein Problem habe, dass Sie überhaupt etwas angehen könnte, bedauere ich Ihnen sagen zu müssen, dass ich kein Abnehmer bin. Was immer Sie auch loswerden wollen. Nehmen Sie es mir also bitte nicht übel, Mr. Bunce. Übel nehmen? Natürlich nehme ich es übel. Köstlich, Sie sind entschieden ein Mann von Humor. Die Gesellschaft für Gerontologie versucht nicht, irgendjemand irgendetwas zu verkaufen, Mr. Treadwell. Die Interessen der Gesellschaft sind ausschließlich philanthropischer Natur. Wir gehen bestimmten Fällen nach, fertigen Berichte darüber an und arbeiten an der Beseitigung einer der tragischsten Situationen, vor die wir in der modernen Gesellschaft gestellt sind. Tragische Situation, oje, mir ist aber gar nicht nach sowas zumute. Oh, es gibt diese Situationen überall. Und das wäre? Das sollte eigentlich schon aus dem Namen der Gesellschaft hervorgehen, Mr. Treadwell. Gerontologie ist das Studium des Alterns und der Probleme, die damit zusammenhängen. Verwechseln Sie das bitte nicht mit Geriatrie. Geriatrie behandelt die Krankheiten des Alters. Gerontologie befasst sich mit dem Alter selbst als dem eigentlichen Problem. Also ich werde versuchen, es mir zu merken. Unterdessen nehme ich an, dürfte wohl eine kleine Spende das Gegebene sein. Sagen wir $5? Nein, oh nein, Mr. Treadwell. Keinen Pfennig, keinen roten Heller. Ich weiß wohl, dass dies die übliche Art ist, mit allen möglichen philanthropischen Organisationen umzugehen. Aber die Gesellschaft für Gerontologie arbeitet auf völlig andere Weise. Unsere Aufgabe ist es, Ihnen zuerst bei der Lösung Ihres Problems zu helfen. Erst dann würden wir uns berechtigt fühlen, etwas von Ihnen zu verlangen. Fein, da sind wir schon quitt. Ich habe kein Problem und Sie bekommen keine Spende. Es sei denn, Sie wollten sich's doch noch anders überlegen. Anders überlegen? Sie sind es, Mr. Treadwell, nicht ich, der sich's anders überlegen muss. Einige der traurigsten Fälle, die unsere Gesellschaft bearbeitet, sind Fälle von Leuten, die sich lange geweigert haben, ihr Problem überhaupt wahrzunehmen oder seine Existenz einzugestehen. Ich habe monatelang an Ihrem Fall gearbeitet, Mr. Treadwell. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass Sie unter diese Kategorie fallen würden. Wären Sie geneigt, mir zu sagen, was Sie eigentlich meinen mit dem Unsinn von der Arbeit an meinem Fall? Ihr Fall ist kein Unsinn. Ich war nie ein Fall für irgendeine vermaledeite Gesellschaft oder Organisation, wie sie auch heißen mag. Ich habe alle Papiere hier in meiner Mappe. Moment. Ich zeige sie Ihnen, bitte. Hier, wenn Sie die Güte hätten, ich würde gern die einzelnen Punkte dieses Berichtes mit Ihnen durchgehen. Ich möchte gern, dass Sie alles einpacken und gehen. Nur noch eine Minute Geduld, eine Minute. Bitte nur noch eine Minute. Sie sind 47 Jahre alt und bei bester Gesundheit. Sie besitzen ein Wohnhaus in East Sunset, Long Island, für das Sie noch 9 Jahre lang Hypothekenabzahlungen zu leisten haben. Und Sie besitzen außerdem einen Wagen neueren Modells, an dem Sie noch 18 Monatsraten abzuzahlen haben. Dessen ungeachtet leben Sie, dank Ihres ausgezeichneten Gehalts, in finanziell geordneten Verhältnissen. Habe ich recht? So recht wie das Kreditinstitut, das Ihnen diesen Bericht gegeben hat. Kommen wir zur Hauptsache. Sie sind seit 23 Jahren glücklich verheiratet und haben eine Tochter, die letztes Jahr geheiratet hat und seither mit ihrem Mann in Chicago lebt. Nachdem ihre Tochter das Elternhaus verlassen hatte, zog der Vater ihrer Frau, ihr Schwiegervater, Mr. Treadwell, ins Haus und wohnt seither mit Ihnen und Ihrer Frau zusammen unter einem Dach. Na und, was geht Sie das an, Mr. Bunce? Was soll der ganze Unsinn? Unsinn, Mr. Treadwell? Der alte Herr ist 72 Jahre alt und abgesehen von einer leichten Bursitis in der rechten Schulter erfreut er sich einer für sein Alter ausgezeichneten Gesundheit. Er hat bei mehreren Anlässen betont, dass er hoffe, noch 20 Jahre zu leben und nach den genau ausgearbeiteten Statistiken, die meine Gesellschaft gesammelt hat, besteht jede Möglichkeit, dass er das auch erreicht. Verstehen Sie jetzt, Mr. Treadwell? Tja, jetzt verstehe ich. Gut, sehr gut. Der Anfang ist immer schwer. Das Eingeständnis, dass es tatsächlich ein Problem gibt, das Sie bedrückt und das Ihnen jeden Tag den Gott werden lässt, verdunkelt. Auch bedarf es nicht der Frage, warum Sie alle Anstrengungen machen, es sogar vor sich selber zu verheimlichen. Sie möchten Mrs. Treadwell mit Ihrem Kummer verschonen, nicht wahr? Ja, so ist es wohl. Es würde Sie schmerzen, denn sie liebt ja Ihren Vater. Würde es Sie erleichtern, wenn ich Ihnen sagte, dass Mrs. Treadwell Ihre Gefühle teilt? Dass auch Sie Ihres Vaters Anwesenheit in Ihrem Haus als Last empfindet, die von Tag zu Tag schwerer wird? Aber das kann sie doch nicht. Das ist doch ausgeschlossen. Sie war es doch. Mr. Treadwell, ich wollte Sie nur an die Konferenz erinnern und Sie... Danke, Kate. Die Konferenz. Ach so, ja. Ja, das muss warten. Ich habe hier noch etwas mit Mr. Bunce zu besprechen. Soll ich Ihnen die Unterschriftenmappe bringen? Ach, lassen Sie alles liegen, Kate. Sie können gern jetzt nach Hause gehen. Alles andere Zeit bis morgen. Ja, dann... Auf Wiedersehen, Kate. Bis morgen. Schließen Sie bitte die Tür hinter sich ab. Meine Frau denkt genauso? Sie war es aber doch, die vorgeschlagen hat, er sollte bei uns leben, nachdem Sylvia verheiratet war und wir ein Zimmer übrig hatten. Aber trotzdem... Sie hat mir klargemacht, wie viel er doch für uns getan hat, als wir damals anfingen und wie leicht es sei, mit ihm auszukommen und wie wenig er uns kosten würde. Sie hat mir die ganze Geschichte erst eingeredet. Ich kann nicht glauben, dass sie es nicht ernst gemeint haben soll. Natürlich hat sie es ernst gemeint. Sie hatte all die herkömmlichen Gefühle beim Gedanken an ihren alten Vater, der irgendwo ganz alleine lebte. Sie bot all die herkömmlichen Argumente zu seinen Gunsten auf und dabei war sie jeden Augenblick ehrlich. Die Falle, in die sie beide führte, war die Grube, in die jeder fällt, der sich trüber Gefühlsduselei ergibt. Tja, manchmal bin ich wirklich geneigt zu glauben, dass Eva den Apfel nur gegessen hat, um die Schlange glücklich zu machen. Arme Kerl, wenn ich nur gewusst hätte, dass dies alles sie genauso quält wie mich selber. Ja? Was hätten Sie dann getan? Ich weiß nicht, aber es hätte uns doch irgendetwas einfallen müssen, wenn wir es uns nur gemeinsam überlegt hätten. Was? Den Mann aus dem Hause jagen? Nein, nicht gerade sowas. Was denn? den Mann in ein Altersheim bringen. Da gibt's einige außerordentlich luxuriöse Einrichtungen für diesen Zweck. Etwas derartiges müssten Sie schon in Betracht ziehen. Ich habe mich schon mal mit der Idee befasst, aber als ich erfuhr, was sowas kostet, war's aus. Ist ja ein Vermögen. Und das ist es eben. Aber etwas derartiges müsste es schon sein, denn da der alte Herr ja kein Fall für die Wohlfahrt ist, würde er ja in ein öffentliches Heim auf keinen Fall hineingehen. Natürlich nicht. Vielleicht könnte man ihm eine eigene Wohnung beschaffen, eine kleine, preiswerte Bleibe und jemand, der ihn versorgt. Das ist zufällig genau das, was er aufgegeben hat, um zu uns zu ziehen. Und die Geschichte mit jemandem, der ihn versorgt, Sie werden es nicht glauben, was das kostet. Das heißt, vorausgesetzt, man findet überhaupt jemanden, der ihm passt. Richtig, Mr. Treadwell. In jeder Beziehung richtig. Ja, was soll das heißen, richtig? Ich hatte gedacht, Sie wollten mir in dieser Angelegenheit behilflich sein. Aber bis jetzt haben Sie mir noch nicht einen einzigen Vorschlag anzubieten gehabt. Und dabei tönen Sie, als hätten wir die schönsten Fortschritte gemacht. Haben wir, Mr. Treadwell, haben wir. Auch wenn Sie es gar nicht gewahr geworden sind, haben wir soeben den zweiten Schritt zu Ihrer Befreiung getan. Der erste Schritt war das Eingeständnis, dass es ein Problem gibt. Der zweite Schritt war die Erkenntnis, dass es ganz gleich, wie man die Sache auch ansieht, keine logische oder praktische Lösung des Problems zu geben scheint. Um mir das zu sagen, halten Sie mich so lange auf? Zu geben scheint. Habe ich gesagt. Wir haben doch soeben gemeinsam das Problem erörtert. Auf diese Weise sind Sie nicht nur Beobachter, Sie haben sogar tatsächlich Anteil an dem großartigen Verfahren der Segensreich-Methode, die Ihnen am Ende die einzig mögliche Lösung fertig in Ihre Hände legt. Die Segensreich-Methode? Verzeihen Sie, Mr. Treadwell, in meinem Enthusiasmus habe ich eine Bezeichnung benutzt, die wissenschaftlich noch nicht en vogue ist. Ich muss deshalb erklären, dass die Segensreich-Methode eine Bezeichnung ist, die meine Mitarbeiter in der Gesellschaft für Gerontologie dieser Art des Verfahrens gegeben haben. Sie ist so benannt zu Ehren von Jonathan Gerion Segensreich, dem Gründer der Gesellschaft und einem der großen Männer unserer Zeit. Noch hat er nicht die ihm gebührende Anerkennung gefunden, aber auch das wird kommen. Denken Sie an meine Worte, Mr. Treadwell. Eines Tages wird der Klang seines Namens den von Albert Schweitzer übertönen. Komisch, ich habe noch nie von ihm gehört. Gewöhnlich bin ich da auf dem Laufenden durch die Zeitung. Und noch etwas. Wir sind noch gar nicht darauf zurückgekommen, wieso Sie gerade meinen Fall auf Ihrer Liste haben und wie Sie es fertiggebracht haben, so viel über mich herauszukriegen. Wenn Sie es so sagen, klingt's geheimnisvoll, nicht? Schön. Aber es ist wirklich gar kein Geheimnis dabei. Schauen Sie, Mr. Treadwell, die Gesellschaft hat hunderte von Ermittlungsbeamten, die unser großes Land von Küste zu Küste durchforschen, wovon die Bevölkerung im Allgemeinen aber nichts merkt. Es ist gegen die Vorschriften der Gesellschaft, dass sich irgendein Angestellter als professioneller Ermittlungsbeamter ausgibt. Die Ermittler fangen auch nicht bei einer bestimmten Person an. Ja, wie denn? Ihr Interesse erstreckt sich auf jede ältere Person, die bereit ist, über sich selber zu reden. Und Sie wären überrascht, wie redselig die meisten älteren Leute in Bezug auf ihre intimsten Angelegenheiten sind. Das heißt natürlich, solange sie unter Fremden sind. Ich finde, alte Leute sind immer redselig. Unsere Beamten treffen diese Personen wie von ungefähr auf Parkbänken, in Gasthäusern, in Büchereien, an jedem Ort, welcher der Bequemlichkeit und der Unterhaltung förderlich ist. Der Ermittler freundet sich mit den Personen an und bringt sie dazu, aus sich herauszugehen und versucht besonders, so viel wie möglich über die jüngeren Leute zu erfahren, auf die diese Alten angewiesen sind. Sie meinen über die Leute, die die Alten unterstützen? Nein, nein, nein, nein, Mr. Treadwell, Sie machen den üblichen Fehler und setzen Abhängigkeit mit Finanzieren gleich. Natürlich gibt es in vielen Fällen eine finanzielle Abhängigkeit, aber das ist der unbedeutendere Teil des Gesamtbildes. Der wichtigste Faktor ist immer eine gefühlsmäßige Abhängigkeit. Selbst wo eine räumliche Entfernung den älteren Menschen von dem jüngeren trennen mag, diese gefühlsmäßige Abhängigkeit ist immer da. Das ist wie ein Strom zwischen den beiden. Der jüngere Mensch wird schon durch die bloße Tatsache, dass der Ältere existiert, mit Schuldgefühl und Ärger beladen. Und diese persönliche Erfahrung hat Jonathan Gerion Segensreich zu seinem großen Werk inspiriert. Mit anderen Worten, Sie meinen, selbst wenn der alte Mann nicht bei uns leben würde, wäre dies alles genauso schlimm für Kerl und mich. Oh, Sie scheinen das zu bezweifeln, Mr. Treadwell. Aber sagen Sie doch selbst, was macht die Sache denn jetzt so schlimm, um bei Ihren eigenen Worten zu bleiben? Nun, ich glaube, es liegt einfach daran, dass man andauernd eine dritte Person um sich herum hat. Das geht einem noch eine Weile auf die Nerven. Aber Ihre Tochter hat als dritte Person über 20 Jahre in Ihrem Haus gelebt. Dennoch bin ich sicher, Sie haben ihr gegenüber nie eine ähnliche Empfindung gehegt. Das ist etwas ganz anderes. Mit einem Kind hat man viel Spaß. Man kann mit ihm spielen, man kann sehen, wie es heranwächst. Warten Sie, jetzt treffen Sie genau ins Schwarze. All die Jahre, in denen Ihre Tochter mit Ihnen lebte, hatten Sie das Vergnügen, sie aufwachsen zu sehen. Sie sahen sie ja blühen wie eine schöne Blume, sahen schließlich, wie sie sich als Erwachsene entwickelte. Aber der alte Mann in Ihrem Hause kann jetzt nur noch dahinwelken, nur noch langsam absterben. Und dies mit ansehen zu müssen, wirft auch auf Ihr Leben einen Schatten, nicht wahr? Ich glaube schon. Glauben Sie wirklich, dass es einen Unterschied machen würde, wenn er woanders lebte? Würden Sie weniger davon merken, dass er dahinwelkt und sehnsüchtig aus der Ferne auf Sie blickt? Natürlich nicht. Carol würde wahrscheinlich halbe Nächte lang nicht schlafen vor lauter Sorge um ihn. Und schon ihretwegen müsste ich mich auch dauernd in Gedanken mit ihm beschäftigen. Ist doch ganz klar, oder nicht? In der Tat, so ist es. Und ich freue mich, sagen zu können, dass Sie mit dieser Erkenntnis den dritten Schritt der segensreichen Methode vollzogen haben. Sie erkennen nun, dass es nicht die Gegenwart der alternden Person ist, die das Problem heraufbeschwört, sondern Ihre Existenz. Das gefällt mir nicht, was Sie da sagen, Mr. Bunce. Warum nicht? Ich stelle nur eine Tatsache fest, oder? Vielleicht tun Sie das, aber da ist noch etwas dabei, das hinterlässt einen schlechten Geschmack im Mund. Es ist, als ob man sagen würde, der einzige Ausweg für Carol und mich aus unseren Schwierigkeiten sei der Tod des alten Mannes. Ja. Es ist, als ob man das sagen würde. Nun, ich mag das nicht. Überhaupt nicht. Bei dem Gedanken, dass man jemanden tot sehen möchte, kommt man sich doch ziemlich gemein vor. Und soviel ich weiß, hat dieser Wunsch auch noch niemanden wirklich umgebracht. Nein? Sie sind entweder ein Verrückter oder ein alberner Witzbold. Wie dem auch sei, ich verlange, dass Sie hier verschwinden. Das will ich Ihnen raten. Aber Mr. Treadwell, haben Sie nicht verstanden, dass Sie gerade im Begriffe waren, den vierten Schritt zu tun? Sehen Sie denn nicht, wie nahe Sie Ihrer Befreiung sind? Raus oder ich rufe die Polizei. Hören Sie doch auf, Mr. Treadwell. Sie glauben doch nicht, irgendjemand würde die konfuse, unmögliche Geschichte ernst nehmen, die Sie erzählen würden. Bitte, überlegen Sie sorgfältig, ehe Sie vorschnell handeln. Wenn die wahren Gründe unseres Gesprächs auch nur erwähnt würden, wären Sie der Einzige, der darunter zu leiden hätte. Inzwischen lasse ich Ihnen meine Karte da. Wann immer Sie mich zu beehren wünschen, ich stehe zu Ihren Diensten. Und warum sollte ich jemals wünschen, Sie zu beehren? Oh, da gibt es verschiedene Gründe. Bedenken Sie, Mr. Treadwell, wer die ersten drei Stufen der Segensreich-Methode erklommen hat, kann nicht umhin, auch die vierte zu ersteigen. Ich glaube bestimmt, dass Sie mich bald aufsuchen werden, Mr. Treadwell. Sehr bald. Ist dir irgendetwas, lieber? Wie bitte? Ach so, nein, es ist alles in Ordnung, Carol. Seit ein paar Tagen bist du so zerstreut. Hast du Ärger im Büro? Ach wo, aber ich finde, Vater ist augenblicklich besonders schwierig. Findest du nicht auch? Ach bitte, ich... Verzeih, Liebling, ich wollte dich nicht kränken. Ich meine nur, er redet so viel. Wenn ich mir vorstelle, dass er auf Parkbänken sitzt und jedem, der es hören will, seine intimsten Gedanken anvertraut, also ich weiß nicht. Wie kommst du nur darauf, dass Vater so etwas tut? Sonst sind dir diese Gedanken doch nie gekommen. Ich habe mal sowas gelesen, ja, irgend so eine Statistik. Da hat man nachgewiesen, dass alte Leute ihr ganzes Inneres geradezu nach außen krempeln, wenn nur irgendein Fremder sie darauf anspricht. Sie sind allzeit bereit, Einzelheiten aus dem Familienleben weiterzutratschen, ja, jedem ihre ganz persönlichen Angelegenheiten vorzuplappern. Lieber, du bist so verändert. Sicher, es ist vielleicht nicht leicht. Ich meine... Sieh mal, er ist doch mein Vater. Ach, Carol, ich verstehe dich ja. Ich meinte das auch nicht böse, nur es ist in letzter Zeit wirklich recht schwer, ihn um sich zu haben. Ich, weißt du, ich mache mir manchmal Vorwürfe, dass ich dich so gebeten habe, Vater hier im Hause bei uns aufzunehmen. Es ist wohl doch so. Alt und jung unter einem Dach geht auf die Dauer nicht gut. Ach, Carol, wenn ich gewusst hätte, dass es dich auch belastet, hätten wir doch einen anderen Ausweg suchen sollen. Tja, vielleicht hätten wir das. Manchmal, wenn ich nachts wach liege, geht mir alles durch den Kopf, aber wie man es dreht und wendet, ich sehe keinen Ausweg. Tja, es ist schon ein Problem. Aber irgendwie werden wir schon mit diesem Problem fertig werden, lieber. Tja, Tja, Carol, wir werden dieses Problem meistern. Ich wusste, dass Sie kommen würden, Mr. Treadwell. Das ist ja, wissen Sie, das ist ja einfach enorm hier. Dieses Gebäude, diese Gebirge von Karteischränken aus rostfreiem Stahl, alles aus Plastik und Metall und dazu noch... Dazu noch eine Heerschar von schicken, langbeinigen Mädchen, wollen Sie sagen. Ja, das auch, das auch. Ich meinte aber eben diese stromlinienförmigen Maschinen, diese klickende, flatternde, elektronische Fröhlichkeit. Ich hatte befürchtet, Mr. Bunce, dass... Aber Mr. Treadwell, was gibt es in diesem Hause zu befürchten? Ja, ja, es ist schon ganz eindrucksvoll hier. Ne? Eindrucksvoll, Mann, ich habe noch nie etwas Ähnliches gesehen. Da steckt noch mindestens 10 Millionen Dollar drin. Warum auch nicht? Die Wissenschaft arbeitet Tag und Nacht, Mr. Treadwell, nur um die Lebenserwartung noch über jedes gesunde Maß hinaus zu verlängern. Es gibt heute 14 Millionen Menschen über 65 in diesem Land. In 20 Jahren wird ihre Zahl auf 21 Millionen gestiegen sein. Aber das Gute ist, dass jeder dieser alten Leute von jungen Gönnern oder zukünftigen Gönnern unserer Gesellschaft umgeben ist. Und so wie die Flut immer höher steigt, wachsen auch wir und werden immer stärker, um sie schließlich aufzuhalten. Dann ist es also wahr? Wie meinen Sie? Diese Segensreichmethode, von der Sie immerfort sprechen. Es geht einfach darum, alles dadurch zu erledigen, dass man die Alten abschafft? Richtig. Genau das ist es. Und Jonathan Gerion Segensreich selber hätte es nicht besser ausdrücken können. Sie wissen, mit Worten umzugehen, Mr. Treadwell. Ich bewundere einen Mann, der gleich zur Sache kommt, ohne sentimentales Geschwafel. Aber Sie kommen nicht durch damit, Mr. Bunce. Nein, Sie kommen damit nicht durch. Sehen Sie sich in diesem Hause um, Mr. Treadwell. Sie selbst schätzten das hier auf mehr als 10 Millionen Dollar. Ist das nicht ein hinreichender Beweis für den Erfolg unserer Gesellschaft? Aber all die Leute da draußen, wissen die denn, was gespielt wird? Wie gut geschultes Personal überall, Mr. Treadwell, kennen Sie nur Ihre persönlichen Pflichten. Was Sie und ich hier besprechen, ist sozusagen geheime Kommandosache. Es ist unmöglich. Das kann nicht gut gehen. Aber, Sie dürfen sich nicht bange machen lassen, Mr. Treadwell. Ich kann mir schon denken, was Sie am meisten stört, nämlich das, was Jonathan Gerion Segensreich manchmal den Sicherheitsfaktor genannt hat. Aber sehen Sie es mal so an, Mr. Treadwell. Ist es nicht natürlich, dass alte Leute sterben? Nun, unsere Gesellschaft garantiert dafür, dass die Todesfälle natürlich erscheinen. Untersuchungen sind selten, nicht eine hat uns bisher irgendwelche Scherereien gemacht. Aber es ist schlecht. Sie wären von vielen Namen auf der Liste unserer Gönner beeindruckt. Mächtige Leute aus Politik und Finanzwelt strömen uns zu. Einer wie der andere könnte ein glänzendes Zeugnis von unserer Tüchtigkeit ablegen. Und bedenken Sie, dass so wichtige Leute die Gesellschaft gleichsam unverwundbar machen, Mr. Treadwell. Ganz gleich, an welchem Punkt man sie auch anzugreifen versucht. Und diese Unverwundbarkeit erstreckt sich auch auf jeden einzelnen unserer Spender, auch auf Sie, falls Sie sich entschließen sollten, uns mit der Lösung Ihres Problems zu beauftragen. Nein. Selbst wenn ich es wollte, wer bin ich denn, dass ich eine Sache für irgendeinen anderen auf diese Weise erledigen könnte? Aha. Aber Sie wollen die Sache erledigen? Nicht auf diese Weise. Können Sie eine andere vorschlagen? Sie sehen, die Gesellschaft für Gerontologie bietet die einzig praktische Lösung Ihres Problems. Sind Sie immer noch dagegen? Natürlich bin ich das. Wollen Sie mir erzählen, dass es recht und anständig ist, herumzulaufen und Leute umzubringen, nur weil sie alt sind? Genau das will ich Ihnen erzählen, Mr. Treadwell, und ich bitte Sie, die Sache einmal so anzusehen. Wir leben heutzutage in einer Welt des Fortschritts, einer Welt von Herstellern und Verbrauchern. Alle aufs Beste bemüht, unser gemeinsames Los zu verbessern. Die Alten sind weder Hersteller noch Verbraucher. Deshalb sind sie ein Hindernis für die Beständigkeit unseres Fortschritts. Ich weiß nicht, Mr. Bunce. Sie behaupten, dass Menschen Maschinen sind. Da kann ich Ihnen keineswegs folgen. Ach, gütiger Himmel, erzählen Sie mir bloß nicht. Sie sehen sie als etwas anderes an. Natürlich sind wir Maschinen, Mr. Treadwell. Wir alle. Einzigartige und wundervolle Maschinen. Zugegeben, aber dennoch Maschinen. Betrachten Sie doch die Welt um sich herum. Das ist ein riesiger Organismus, zusammengesetzt aus lauter ersetzbaren Teilen. Alle bemüht, immer wieder herzustellen und zu verbrauchen, bis sie selber verbraucht sind. Soll man zulassen, dass die verbrauchten Teile bleiben, wo sie sind? Natürlich nicht. Sie müssen beseitigt werden, damit nicht der ganze Organismus unbrauchbar wird. Es ist der ganze Organismus, der zählt, Mr. Treadwell. Nicht irgendeiner seiner Teile. Ich habe noch nie in dieser Art darüber nachgedacht. Es ist schwer, das alles auf einmal zu verdauen, Mr. Bunce. Ich verstehe das, Mr. Treadwell. Aber es ist ein Teil der Segensreichmethode, dass die Spender den großen Wert ihres Beitrags nicht nur am eigenen Leibe spüren, sondern sehen, wie er dem ganzen Organismus Nutzen bringt. Dem ganzen Organismus? Indem Sie eine Spende für unsere Gesellschaft zeichnen, vollbringen Sie den nobelsten Akt Ihres Lebens. Spende? Was für eine Spende, Mr. Bunce? Hier, bitte, lesen Sie sich dieses Papier durch. Hier steht, dass ich mich verpflichte, Ihnen nach Ablauf eines Monats $2,000 zu zahlen. Von einer solchen Summe war bisher niemals die Rede. Es gab auch noch keine Veranlassung, diese Frage aufzurollen, Mr. Treadwell. Aber seit geraumer Zeit hat ein Komitee der Gesellschaft Ihre finanzielle Lage untersucht und festgestellt, dass Sie diese Summe ohne Anstrengung und Mühe zahlen können. Was soll das heißen, ohne Anstrengung und Mühe? $2,000 sind eine Menge Geld, ganz gleich, wie man es ansieht. Jede Spende ist nach der Zahlungsfähigkeit des Spenders gehalten. Ja, und was bekomme ich dafür? Im Verlauf eines Monats, nachdem Sie die Spende gezeichnet haben, ist die Angelegenheit mit Ihrem Schwiegervater erledigt. Und sofort danach wird von Ihnen erwartet, dass Sie die volle Summe bezahlen. Ihr Name wird dann in die Liste unserer Gönner aufgenommen. Mir gefällt der Gedanke nicht, in einer Liste aufgenommen zu werden, ganz gleich in was für eine. Sie können die Spende für die Gesellschaft für Gerontologie von der Steuer absetzen. Setzen wir einmal den Fall, jemand unterschreibt so ein Formular und zahlt dann nicht. Ich nehme an, Sie wissen, dass eine solche Spende nicht gerichtlich eingeklagt werden kann, nicht wahr, Mr. Bunce? Ja, Mr. Treadwell. Und ich weiß auch, dass eine große Zahl von Organisationen die Spende nicht kassieren kann, die man ihnen offensichtlich in guter Absicht zugesagt hat. Aber wir haben mit solchen Schwierigkeiten noch nie zu tun gehabt. Wir vermeiden das, indem wir alle Spender daran erinnern, dass die Jungen, wenn sie nicht Acht geben, genauso unerwartet sterben können wie die Alten. Nein, nein, da machen wir uns gar keine Sorgen. Hier bitte, hier unten, Ihre Unterschrift. Wie ist das nur passiert, Mr. Treadwell? Angler haben meinen Schwiegervater am Fuße der Kehmauer tot aufgefunden, ertrunken. Er hat immer am Fluss geangelt. Dabei haben ihm viele Leute, die da wohnen, gesagt, dass man da nicht viel fängt. Aber alte Leute, ne? Sie wissen ja. Sicher, Mr. Treadwell. Aber es ist doch besser, wenn einen der Tod so überrascht, als wenn man vorher so lange krank ist und leiden muss, nicht wahr? Ja, das ist wohl sehr überraschend gekommen. Vor einem Unglücksfall ist niemand sicher, Mr. Treadwell. Ich muss Sie was fragen, Mr. Bunce. Bitte, Mr. Treadwell. Ich bin beunruhigt, Mr. Bunce, stark beunruhigt. Ich kann kaum mehr schlafen. Aber, Mr. Treadwell, es ist doch alles in schönster Ordnung. Übrigens, vielen Dank für das Geld. Es ist eingegangen. Schon gut. Sagten Sie nicht, dass es in 20 Jahren noch viel, viel mehr alte Leute geben wird? Sie nannten doch Zahlen, erinnern Sie sich? Natürlich. Ja, begreifen Sie denn nicht? Ich werde einer von Ihnen sein. Wenn Sie einigermaßen auf sich aufpassen, weiß ich nicht, warum Sie es nicht sein sollten, Mr. Treadwell. Sie verstehen nicht, was ich meine, Mr. Bunce. Ich werde dann in der Situation sein, mich jederzeit davor fürchten zu müssen, dass jemand von Ihrer Gesellschaft kommt und meine Tochter und meinen Schwiegersohn auf dumme Gedanken bringt. Ist doch grässlich, sich für den Rest seines Lebens davor fürchten zu müssen. Das glauben Sie doch nicht im Ernst, Mr. Treadwell. Und warum nicht? Denken Sie mal an Ihre Tochter. Denken Sie an sie? Ja. Denken Sie daran, wie sehr sie Ihnen zugetan ist? Ich weiß das. Und denken Sie an Ihren Schwiegersohn und seine Dankbarkeit für die finanzielle Unterstützung, die Sie ihm regelmäßig gewähren? Na ja, ich denke schon. Na also, Mr. Treadwell, können Sie sich vorstellen, dass einer dieser beiden lieben Menschen irgendetwas tun könnte, um Sie zu verletzen? Nein, nein, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich danke Ihnen, Mr. Bunce. Sie haben mir sehr geholfen. Das ist schön, Mr. Treadwell. Halten Sie diesen Gedanken fest. Bewahren Sie ihn und lassen Sie ihn nie mehr los. Er wird Ihnen Erquickung bringen und Trost bis an Ihr seliges Ende. Die Segensreichmethode von Stanley Allen. Für den Funk eingerichtet von Mie Jepsen Vöge. Es sprachen Mr. Treadwell, Günther Neuze. Kate, Annelie Jansen. Mr. Barnes, Hans-Ernst Jäger. Carol, Sigrun Höhler. Musik, Harald Banter. Regie führte Otto Düben. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1966.